Tiere können reden, höre einfach zu, Tiere können reden, ganz genau wie du, ja Tiere können reden, höre einfach zu, Tiere können reden, ganz genau wie du. Na, was machst du beim Metzger? Holst dir ein Stück Lieblingstier?